Erst am ersten Tag der Woche kam Maria Magdalena früh am Morgen zum Grab, als es noch dunkel war, und sah, dass der Stein vom Grab entfernt worden war. Zweiter, sie lief dann zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab genommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 3. Daraufhin gingen Petrus und der andere Jünger zum Grab. Vierter, die beiden liefen zusammen, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst am Grab an. Fünfter, er beugte sich vor und sah die Leinentücher dort liegen, ging aber nicht hinein. Sechster, dann kam Simon Petrus hinter ihm her, ging in das Grab hinein und sah die Leinentücher liegen. Siebter, er sah auch das Tuch, das Jesu Kopf bedeckt hatte, es lag nicht bei den Leinentüchern, sondern war separat an einem anderen Ort zusammengefaltet. Achter, danach ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst am Grab angekommen war, und er sah es und glaubte. Neunter, denn sie hatten die Schrift noch nicht verstanden, die besagt, dass er von den Toten auferstehen musste. Zehnter, danach gingen die Jünger wieder nach Hause. Elfter, Maria aber stand weinend draußen vor dem Grab. Zwölfter, während sie weinte, beugte sie sich in das Grab und sah zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen am Kopfende und einen am Fußende, wo Jesu Leichnam gelegen hatte. Dreizehnter, die Engel fragten sie: Frau, warum weinst du? Sie antwortete ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. 14. Nachdem sie das gesagt hatte, drehte sie sich um und sah Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. 15. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner, und sagte zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, sag mir, wohin du ihn gelegt hast, dann werde ich ihn holen. 16. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie drehte sich um und sagte auf Hebräisch zu ihm: Rabbuni, was Meister bedeutet. 17. Jesus sagte zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht zum Vater aufgestiegen. Geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen: Ich steige auf zu meinem und eurem Vater, zu meinem und eurem Gott. 18. Maria Magdalena ging und verkündete den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen, und sie erzählte ihnen, was er ihr gesagt hatte. 19. Am Abend desselben ersten Wochentages, als die Türen des Raumes, in dem die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. 20. Nachdem er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich, als sie den Herrn sahen. 21. Dann sagte er noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch. 22. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. 23. Wenn ihr jemandem die Sünden vergebt, sind sie ihm vergeben, wenn ihr jemandem die Sünden nicht vergebt, sind sie ihm nicht vergeben. 24. Thomas aber, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. 25. Die anderen Jünger sagten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber antwortete ihnen: Wenn ich nicht die Nägelmale an seinen Händen sehe und meinen Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, werde ich niemals glauben. 26. 8 Tage später waren seine Jünger wieder im Haus, und Thomas war bei ihnen. Obwohl die Türen verschlossen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. 27. Dann sagte er zu Thomas: Lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände, strecke deine Hand aus und lege sie in meine Seite. Sei nicht ungläubig, sondern gläubig. 28. Thomas antwortete ihm und sagte: Mein Herr und mein Gott. 29. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. 30. Jesus tat auch viele andere Wunder vor seinen Jüngern, die nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. 31. Diese Dinge aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch diesen Glauben Leben in seinem Namen habt.